Der Vorsitzende des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der DVJK, Kim Yongnam, richtete am 31. Januar an Musa Paki Mahamat ein Glückwunschtelegramm zu seiner Wahl zum Vorsitzenden der AWO-Kommission auf dem 28. Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Afrikanischen Union. Darin hob er hervor, seine Wahl zum Vorsitzenden der AWO-Kommission sei ein Ausdruck des großen Vertrauens und der Erwartung der Völker der Länder in der Region, die sich darum bemühen, die Fragen des Kontinents ohne Einmischung der äußeren Kräfte mit eigener Kraft zu lösen und den Frieden, die Stabilität und Entwicklung Afrikas zu erreichen. Der Vorsitzende des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der DVJK bestätigte erneut den festen Standpunkt zur aktiven Entwicklung der Beziehungen der Freundschaft und Zusammenarbeit mit der Afrikanischen Union und deren Mitgliedstaaten und wünschte ihm viel Erfolg bei seiner verantwortlichen Arbeit für die Verstärkung und Entwicklung der Afrikanischen Union.